Das vierte Gebot der Kirche, fünfter Abschnitt, letzter Abschnitt, nein, vorletzter. Wie erfüllt man das vierte Gebot der Kirche? Du sollst der Kirche den geschuldeten Zehnten zahlen. Das vierte Gebot, du sollst der Kirche den geschuldeten Zehnten zahlen, erfüllt man, wenn man jene Opfer und Abgaben entrichtet, welche dazu bestimmt sind, die höchste Herrschaft Gottes über alles anzuerkennen und für den angemessenen Unterhalt seiner Diener zu sorgen.